Kapitel 1.5.159 Aufruf Adolf Hitlers an das deutsche Volk vom 3. September 1939 aus, der großdeutsche Freiheitskampf, Reden Adolf Hitlers S31ff an das deutsche Volk. Seit Jahrhunderten hat England das Ziel verfolgt, die europäischen Völker der britischen Welteroberungspolitik gegenüber dadurch wehrlos zu machen, dass ein Gleichgewicht der Kräfte proklamiert wurde, nachdem England das Recht in Anspruch nahm, den ihn jeweils am gefährlichsten erscheinenden europäischen Staat unter fadenscheinigen Vorwänden anzugreifen und zu vernichten. So hat es die 303 spanische Weltmacht bekämpft, später die holländische, dann die französische und seit dem Jahre 1871 die deutsche. Wir selber sind Zeugen gewesen des von England getriebenen Einkreisungskampfes gegen das Deutschland der Vorkriegszeit. So wie sich das Deutsche Reich unter seiner nationalsozialistischen Führung von den furchtbaren Folgen des Versaillesdiktates zu erholen begann und die Krise zu überstehen drohte, setzte die britische Einkreisung sofort wieder ein. Die uns aus dem Weltkrieg bekannten britischen Kriegshetzer wollen nicht, dass das deutsche Volk lebt. Sie haben vor dem Weltkriege gelogen, dass ihr Kampf nur dem Hause Hohenzollern oder dem deutschen Militarismus gelte, dass sie keine Absichten auf deutsche Kolonien hätten, dass sie nicht daran dächten, uns die Handelsflotte zu nehmen, und sie haben dann das deutsche Volk unter das Versailles-Diktat gezwungen. Die getreue Erfüllung dieses Diktates hätte früher oder später 20 Millionen Deutsche ausgerottet. Ich habe es unternommen, den Widerstand der deutschen Nation dagegen zu mobilisieren und in einer einmaligen friedlichen Arbeit dem deutschen Volk wieder Arbeit und Brot zu sichern. In eben dem Ausmaße aber, in dem die friedliche Revision des Versailles-Gewaltdiktates zu gelingen schien und das deutsche Volk wieder zu leben begann, setzte die neue englische Einkreisungspolitik ein. Die gleichen Kriegshetzer wie vor 1914 traten auf. Ich habe England und dem englischen Volk zahlreiche Male die Verständigung und die Freundschaft des deutschen Volkes angeboten. Meine ganze Politik war auf dem Gedanken dieser Verständigung aufgebaut. Ich bin stets zurückgestoßen worden, und unter heuchlerischen Erklärungen wurden immer neue Vorwände gesucht, um den deutschen Lebensraum einzuengen und uns da, wo wir niemals britische Interessen bedrohten, das eigene Leben zu erschweren oder zu unterbinden. England hat Polen zu jener Haltung veranlasst, die eine friedliche Verständigung unmöglich machte. Es hat durch seine Garantieerklärung der polnischen Regierung die Aussichten eröffnet, ohne jede Gefahr Deutschland zu provozieren, ja angreifen zu dürfen. Die britische Regierung hat sich aber in einem getäuscht, das Deutschland des Jahres 1939 ist nicht mehr das Deutschland von 1914, und der Kanzler des heutigen Reiches heißt nicht mehr Bethmann Hollweg. Ich habe schon in meiner Rede zu Saarbrücken und in Wilhelmshaven erklärt, dass wir uns gegen die britische Einkreisungspolitik zur Wehr setzen werden. Ich habe vor allem keinen Zweifel darüber gelassen, dass trotz aller Geduld und Langmut die polnischen Angriffe gegen Deutsche sowohl als gegen die freie Stadt Danzig ein Ende finden müssen. Gestärkt durch die britische Garantieerklärung und durch die Versicherungen britischer Kriegshetzer hat Polen geglaubt, diese Warnung in den Wind schlagen zu dürfen. Seit zwei Tagen kämpft nun die deutsche Wehrmacht im Osten, um die Sicherheit des Reichsgebietes wiederherzustellen. Der polnische Widerstand wird von unseren Soldaten gebrochen. England aber kann glauben, heute sind im Deutschen Reich 90 Millionen Menschen vereint. Sie sind entschlossen, sich von England nicht abwürgen zu lassen. Sie haben nicht, wie 304 England, 40 Millionen Quadratkilometer auf dieser Erde durch Krieg erobert. Aber sie haben den Willen, auf dem Boden, der ihnen gehört, zu leben und sich dieses Leben von England auch nicht nehmen zu lassen. Herrenschicht, die in allen Völkern der Welt nur gehorsame, wir wissen, dass nicht das britische Volk im Ganzen für all dies verantwortlich gemacht werden kann. Es ist jene Sklaven sehen will, die unser neues Reich hasst, weil sie in ihm Vorbilder einer sozialen Arbeit erblickt, von der sie fürchtet, dass sie ansteckend auch in ihrem eigenen Lande wirken könnte. Den Kampf gegen diesen neuen Versuch, Deutschland zu vernichten, nehmen wir nunmehr auf. Wir werden ihn mit nationalsozialistischer Entschlossenheit führen. Die britischen Geld- und Machtpolitiker aber werden erfahren, was es heißt, ohne jeden Anlass das nationalsozialistische Deutschland in den Krieg ziehen zu wollen. Ich war mir seit Monaten bewusst, dass das Ziel dieser Kriegshetzer ein schon seit langem gefasstes war. Die Absicht, bei irgendeiner günstigen Gelegenheit Deutschland zu überfallen, stand fest. Mein Entschluss aber, diesen Kampf zu führen und zurückzuschlagen, steht noch fester. Deutschland wird nicht mehr kapitulieren. Ein Leben unter einem zweiten, noch schlimmeren Diktat von Versailles hat keinen Sinn. Sklavenvolk sind wir nicht gewesen und wollen wir auch in Zukunft nicht sein. Was immer Deutsche in der Vergangenheit für den Bestand unseres Volkes und unseres Reiches an Opfern bringen mussten, sie sollen nicht größer gewesen sein als jene, die wir bereit sind, auf uns zu nehmen. Dieser Entschluss ist ein unerbittlicher. Er bedingt daher einschneidende Maßnahmen. Er zwingt uns vor allem ein Gesetz auf, wenn der Soldat an der Front kämpft, soll niemand am Krieg verdienen, wenn der Soldat an der Front fällt, soll sich niemand zu Hause seiner Pflicht entziehen. Wer sich diesen Geboten widersetzt, hat nicht damit zu rechnen, dass die Volksgemeinschaft auf ihn Rücksicht nimmt. Im Übrigen wissen wir, solange das deutsche Volk in seiner Geschichte einig war, ist es noch nie besiegt worden. Nur die Uneinigkeit des Jahres 1918 führte zum Zusammenbruch. Wer sich daher jetzt an dieser Einigkeit und Einheit versündigt, hat nichts anderes zu erwarten, als dass er als Feind der Nation vernichtet wird. Wenn unser Volk in solchem Sinne seine höchste Pflicht erfüllt, wird uns auch jener Herrgott beistehen, der seine Gnade noch immer dem gegeben hat, der entschlossen war, sich selbst zu helfen. Die für die Verteilung und Sicherung des Reiches notwendigen Gesetze werden erlassen, die für ihre Durchführung und Einhaltung vorgesehenen Männer bestimmt. Ich selbst begebe mich heute an die Front. Berlin, 3. September 1939. Adolf Hitler 305-160 Adolf Hitlers Brief an Mussolini vom 3. September 1939 aus IMTBD. XXV 2S 547 FF Ducei, ich danke Ihnen zunächst für Ihren letzten Versuch einer Vermittlung. Ich wäre bereit gewesen, anzunehmen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sich eine Möglichkeit hätte finden lassen, mir gewisse Garantien zu geben für einen erfolgreichen Verlauf der Konferenz. Denn seit zwei Tagen sind die deutschen Truppen in einem teilweise außerordentlich schnellen Vormarsch in Polen begriffen. Es wäre unmöglich gewesen, die dabei gebrachten Blutopfer sich durch diplomatische Ränke wieder entwerten zu lassen. Trotzdem glaube ich, dass ein Weg hätte gefunden werden können, wenn nicht England von vornherein entschlossen gewesen wäre, es unter allen Umständen zum Krieg kommen zu lassen. Ich bin vor der englischen Drohung nicht zurückgewichen, weil ich, Ducei, nicht mehr daran glaube, dass der Friede länger als ein halbes oder sagen wir ein Jahr hätte aufrechterhalten werden können. Unter diesen Umständen hielt ich aber den jetzigen Zeitpunkt eines Widerstandes trotz allem für geeigneter. Zurzeit ist die Überlegenheit der deutschen Wehrmacht in Polen auf allen technischen Gebieten eine so ungeheure, dass die polnische Armee in ganz kurzer Zeit zusammenbrechen wird. Ob dieser schnelle Erfolg in ein oder zwei Jahren auch noch zu erzielen gewesen wäre, glaube ich, bezweifeln zu müssen. England und Frankreich hätten ihren Verbündeten immerhin so weit aufgerüstet, dass die durchschlagende technische Überlegenheit der deutschen Wehrmacht nicht mehr so in Erscheinung hätte treten können. Ich bin mir bewusst, Ducei, dass der Kampf, in den ich gehe, ein Kampf auf Leben und Tod ist. Mein eigenes Schicksal spielt dabei überhaupt keine Rolle. Ich bin mir aber weiter bewusst, dass man einem solchen Kampf auf die Dauer nicht ausweichen kann und dass man mit eisiger Überlegung den Augenblick des Widerstandes so wählen muss, dass die Wahrscheinlichkeit des Erfolges gewährleistet ist, und an diesen Erfolg, Ducei, glaube ich felsenfest. Sie haben mir freundlicherweise neulich zugesichert, dass Sie auf manchem Gebiet glauben, helfen zu können. Ich nehme dies schon im Voraus mit aufrichtigem Dank entgegen. Ich glaube aber weiter, dass auch wenn wir jetzt getrennte Wege marschieren, das Schicksal uns doch aneinander binden wird. Sollte das nationalsozialistische Deutschland von den westlichen Demokratien zerstört werden, würde auch das faschistische Italien einer schweren Zukunft entgegengehen. Ich war mir persönlich dieser Verbundenheit der Zukunft unserer beiden Regime stets bewusst, und ich weiß, dass Sie, Ducei, genauso denken. Zur Lage in Polen möchte ich nur kurz bemerken, dass wir natürlich alles Unwichtige liegen lassen, keinen Mann an nebensächlichen Aufgaben verbrauchen, sondern alle unsere Handlungen nur von großen operativen Erwägungen ausleiten lassen. Die im Corps Rideau befindliche polnische Nordarmee ist schon jetzt durch dieses unser Handeln vollkommen eingeriegelt. Sie wird entweder aufgerieben oder sich ergeben. Im Übrigen finden alle Operationen planmäßig statt. Die Tagesleistungen der Truppen stehen weit über allen Erwartungen. Die Herrschaft unserer Luftwaffe ist, obwohl sich kaum ein Drittel in Polen befindet, eine ausschließliche. Im Westen werde ich 306 mich defensiv verhalten. Frankreich kann hier zunächst sein Blut opfern. Es wird dann der Augenblick kommen, dass wir mit der ganzen Kraft der Nation uns auch dort dem Gegner stellen können. Nehmen Sie nochmals meinen Dank entgegen, Ducei, für alle Ihre Unterstützungen, die Sie mir in der Vergangenheit gegeben haben und die ich bitte, mir auch in der Zukunft nicht versagen zu wollen. Adolf Hitler 161 Auszug aus dem Bericht des Reichsministers des Innern und des Chefs der deutschen Polizei vom 29. März 1940 über die Venloer Verze, Dokument Nummer NG 4672, WSTR PR Fall 11 BD 71, 4, der Tradition und den Erfahrungen der englischen Politik und des englischen Geheimdienstes entsprechend versucht die Londoner Zentrale, hier Lord Halifax, seit längerer Zeit, mit allen Mitteln Verbindung zu deutschen Oppositionsgruppen aufzunehmen mit dem Ziel, die nationalsozialistische Regierung zu stürzen. Nach der Vorstellung der überwiegend von Emigranten unterrichteten englischen Regierungskreise soll in Deutschland eine genügend starke Opposition bestehen. So erhält im Oktober 1939 Captain West von der Zentrale in London den Auftrag, Verbindungen mit Mittelsmännern aufzunehmen, die bis dahin über den deutschen Emigranten, früheren Zentrumsmann und Ministerialdirektor Karl Spiecker an der englischen Z-Organisation angekoppelt gewesen waren. West erhält folgenden Auftrag, Vertiefung der Verbindung zur deutschen Opposition, möglichst Verhandlung mit einem von allen Oppositionellen in Deutschland bevollmächtigten hohen Beauftragten, Ziel der Verhandlung sollte sein, völliger politischer Umsturz in Deutschland, Beseitigung des Führers und seiner engsten Mitarbeiter, Friedensschluss gemäß den englischen Kriegszielen, das heißt Wiederherstellung des Status quo, insbesondere hinsichtlich der Tschechoslowakei, Österreichs, Danzigs, Polens. Und so weiter. Grundgedanke war, dass England in der Wiederholung früherer Gedankengänge durch innerdeutschen Umsturz den Krieg, den es fürchtete, militärisch nicht führen zu können, zu seinen Gunsten entscheiden wollte. Sicherheitsdienst der SS und Geheime Staatspolizei erhielten rechtzeitig durch ihre Nachrichtenverbindungen Kenntnis von diesen Plänen, schalteten sich ein und meldeten den Vorgang der Reichsregierung. Die Reichsregierung befahl das Weiterspielen dieses von England erstrebten Umsturzplanes bis und einschließlich der Arretierung der englischen Nachrichtenoffiziere zum dokumentarischen Beweis. Stevens erkannte die hohe politische Bedeutung dieser Verhandlungen und bemühte sich darum, dass die Londoner Zentrale, Sinclair bzw. Halifax, die Verhandlungen dem englischen Gesandten in Den Haag, Sir Blunt, übertrüge. London lehnt in Übereinstimmung mit der Auffassung des englischen Gesandten diese Übertragung ab und beauftragte weiterhin den englischen Nachrichtendienst mit den Verhandlungen mit dem Befehl, laufend telefonische und telegrafische Unterrichtung zu geben. 307 Nach Aussage der englischen Nachrichtenoffiziere war die offizielle Ausschaltung des englischen Gesandten als Vertreter bei dem neutralen Holland eine diplomatische Vorsichtsmaßnahme zur Wahrung des Gesichts nach außen. Zur reibungslosen Durchführung dieser wichtigen Umsturzverhandlungen, in der Not des englischen Außenamtes als Friedensverhandlungen zugegeben, sucht Stevens den General van Oorschot auf und unterrichtet ihn über den beabsichtigten Umsturzplan. Van Oorschot unterrichtet den Chef des Stabes des Oberkommandos der holländischen Land- und Seestreitkräfte, Carstens, und deren Vorgesetzte über die Absichten des englischen Geheimdienstes und beteiligt sich auf Weisung seiner Vorgesetzten durch Entsendung des holländischen Generalstabsoffiziers Klaab an den Umsturzverhandlungen, wobei er diesem ganz bestimmte Weisungen gab. 1. Alle Kontrollschwierigkeiten in Zusammenhang mit den Umsturzverhandlungen zu beseitigen, 2. den persönlichen Schutz der englischen Nachrichtenoffiziere zu garantieren und 3. seine Vorgesetzten laufend über den Stand des Umsturzplanes zu unterrichten. Um die Partnerschaft des neutralen Hollands an diesen Umsturzverhandlungen auf Seiten Englands auch den deutschen Mittelsmännern gegenüber zu verheimlichen, erhielt der holländische Generalstabsoffizier Klaab vom General van Oorschot vorsorglicherweise den Auftrag, als englischer Offizier aufzutreten und den englischen Decknamen Captain Carper anzunehmen. Durch Vermittlung und Unterstützung des Klaab konnte es zu fünfmaligem Zusammentreffen von Stevens, Best, Carper, in Wirklichkeit Klaab, mit den deutschen Mittelsmännern, und zwar kommen, am 21.10. in Zutphen und Arnheim am 30.10. in Den Haag am 7.11. in Backhus bei Venlo am 8.11. in Backhus bei Venlo am 9.11. in Backhus bei Venlo. Bei allen Zusammenkünften war Carper Klaab zugegen, beteiligte sich aktiv an den Verhandlungen, beseitigte alle polizeilichen und soweit holländisches Operation. Und Überschwemmungsgebiet gegenüber der deutschen Grenze berührt wurde auch militärische Kontrollschwierigkeiten durch persönliches Eingreifen. Carper Klaab erwirkte die Freilassung der vermeintlichen Mittelsmänner der deutschen Opposition, als sie zur Feststellung ihrer Identität auf holländischem Boden einmal verhaftet worden waren. Er übergab auch den deutschen Mittelsmännern eine mit Carper unterschriebene Bescheinigung, in der alle holländischen Organe ersucht werden, dem Inhaber dieser Bescheinigung die Möglichkeit zu geben, eine Geheimnummer in Den Haag, 556.331, anzurufen. Die Nummer des englischen Geheimdienstes. Für die beiden letzten Zusammentreffen hatte Klaab Carper nach seinen eigenen und der Engländer Angaben zur Vorsicht ermahnt und gewarnt, eine größere Anzahl holländischer Geheimpolizisten beordert und beim letzten Mal sogar die holländischen Militärposten zur Sicherung vorgezogen. Er war es auch, der beim 308 letzten Zusammentreffen in Erkenntnis der unangenehmen Folgen seiner drohenden Verhaftung als erster Feuer gab. Die Verhandlungsgrundlage bildeten die von der englischen Regierung durch Funkspruch an Best gegebenen und von diesem den deutschen Mittelsmännern übergegebenen Weisungen. Die Weisungen basierten auf folgenden englischen Vorschlägen: Beseitigung des Führers, Beseitigung des heutigen deutschen Regimes sowie aller führenden Männer und Ersetzung durch eine englandgenehme Regierung. Ferner wurde bei den Besprechungen verlangt die Aufgabe der derzeitigen deutschen Wirtschaftspolitik und die Rückkehr Deutschlands zum Goldstandard. Wie aus diesen Verhandlungen hervorging, war das Endziel der britischen Forderungen nicht nur die Rückkehr zum Versailles-System, sondern darüber hinausgehend die Auflösung des Reiches und die Errichtung eines föderativen Staatensystems. Deutschland sollte auf alle Zeit ohnmächtig gemacht werden. Die deutschen Mittelsmänner gehen scheinbar auf den Plan ein, sie behielten sich die Genehmigung der deutschen Oppositionsführung vor, daraufhin wurden sie von den Engländern ersucht, einen hohen Bevollmächtigten beizubringen, der sich mit den englischen Agenten nochmals in Holland treffen sollte. Nachdem die englischen Agenten diesen Verhandlungsverlauf an die britische Regierung durch ein Telefongespräch des Herrn Stevens nach London im Beisein eines der vermeintlichen deutschen Oppositionsmitglieder berichtet hatten, erklärte der damalige Chef des englischen Nachrichtendienstes Admiral Sinclair telefonisch das Einvernehmen des englischen Außenministers Lord Halifax mit dem bisherigen Gang der Verhandlungen. Stevens gab nunmehr zur gefahrloseren Aufrechterhaltung des Verkehrs bereits bekannt ein englisches Sende- und Empfangsgerät und einen Geheimcode, um mit der im Haag stationierten unter dem belgischen Rufzeichen und vier arbeitenden englischen Leitfunkstelle Verbindung zu halten. In Ausführung des ihnen erteilten Befehls gelang es dem Sicherheitsdienst des Reichsführers SS und der Geheimen Staatspolizei, unter Vortäuschung von Grenz- und Beobachtungsschwierigkeiten die Engländer dreimal in ein als Schmugglerlokal bekanntes Gasthaus nach Venlo zu locken, 10 m von der offiziellen Grenze entfernt. Befehlsgemäß arretierten sie hier nach einem Feuergefecht die beiden englischen Nachrichtenoffiziere, den schwer verwundeten holländischen Generalstabsoffizier und den holländischen Chauffeur der englischen Nachrichtenoffiziere, Lemmens. In dem festen Glauben, mit einer deutschen Oppositionsgruppe Verbindung zu haben, lässt der Vertreter Stevens, in Den Haag, CPTN. Hendriks, noch am 6.11.1939, also 7 Tage nach der Verhaftung von Best und Stevens um 12.30 Uhr mittags der vermeintlichen deutschen Oppositionsgruppe mitteilen, dass man den Funkspruch der deutschen Oppositionsgruppe vom Tage vorher erhalten habe und nach wie vor bereit sei, auf der in den Aussprachen bis jetzt festgelegten Basis weiter zu verhandeln, dass man jedoch vorher Herrn Ministerpräsidenten Daladier befragen müsse und dass man aufgrund der eingetretenen Umstände beim nächsten Zusammentreffen besondere Vorsicht walten lassen müsse. 309 durch die lebendigen Zeugen und Dokumente wird das ergänzt und bestätigt, was bereits vorher über die hochverräterischen Umsturzpläne Englands und Hollands unter Beteiligung Belgiens bekannt war. 5. Besonders erschütternd aber und aufschlussreich über die Pläne Englands mit den neutralen Staaten Holland und Belgien ist die wegen ihrer Wichtigkeit wörtlich wiedergegebene, in Düsseldorf am Abend des 9.11.1939 aufgenommenen Vernehmung Niederschrift des damals schwer verwundeten holländischen Oberleutnant Klaab. Das durch Oberleutnant Klaab in seiner Vernehmung gemachte schwerwiegende Geständnis über die enge Zusammenarbeit des kriegführenden England mit dem neutralen Holland und Belgien zum Nachteil des Deutschen Reiches wurden im Wege des Kreuzverhörs Major Stevens und Captain Best vorgehalten, um weitere Einzelheiten über die für Deutschland gefährliche Zusammenarbeit Englands und Frankreichs mit dem neutralen Holland und Belgien zu erlangen. Auszug aus der Vernehmung des holländischen Oberleutnants Dirk Klaab durch die Staatspolizeistelle Düsseldorf vom 9.11.1939. Ich habe an den Besprechungen, die die mit mir festgenommenen Engländer mit deutschen Offizieren führten, teilgenommen. Ich bin persönlich kein Feind der Deutschen, ich habe selbst Verwandte in Deutschland, ich habe aus dienstlichen Gründen die Besprechungen mit wahrgenommen und habe ausschließlich auf höheren Befehl gehandelt. Ich habe von den Umsturzplänen der deutschen Offiziere aufgrund meiner laufenden Teilnahme an den Besprechungen genaue Kenntnis gehabt und hatte befehlsgemäß laufend Bericht zu erstatten. Ich weiß davon, dass meine näheren Vorgesetzten die Durchführungsmöglichkeit dieser Umsturzpläne zwar auch, wie ich, skeptisch betrachteten, jedoch offenbar im Interesse der Vereinbarung gehen und Verhandlungen des holländischen Generalstabs mit dem englischen Generalstab immer weiter trieben, Beilage 11 des Berichtes der amtlich niederländischen Untersuchungskommission, 162 Rundfunkansprache des Premierministers Cambellaien an das deutsche Volk am 4. September 1939 BBB Nummer 144 Deutsches Volk. Euer Land und das meinige stehen jetzt im Krieg. Eure Regierung hat den freien und unabhängigen Staat Polen, den unser Land in Ehren zu verteidigen verpflichtet ist, bombardiert und überfallen. Da eure Truppen auf eine von der britischen Regierung an die deutsche Regierung gerichtete Not hin nicht zurückgezogen wurden, folgte der Krieg. Mit den Schrecken des Krieges sind wir vertraut. Gott weiß, dass unser Land alles getan hat, was möglich war, um dieses Unheil zu verhüten. Aber jetzt, nachdem die Invasion Polens durch Deutschland stattgefunden hat, ist es unvermeidbar geworden. Eure Regierung sagt euch, dass ihr kämpft, weil Polen das Angebot eures für Gewalt gegriffen habe. Welches sind die Tatsachen? Das abgelehnt und zu 310 sogenannte Angebot wurde dem polnischen Gesandten in Berlin am Donnerstagabend gemacht, 2 Stunden vor der Ankündigung eurer Regierung, es sei abgelehnt worden. Weit davon entfernt, abgelehnt zu werden, war keine Zeit vorhanden gewesen, um es überhaupt zu prüfen. Eure Regierung hatte vorher gefordert, dass ein Vertreter Polens binnen 24 Stunden nach Berlin gesandt werde, um ein Abkommen abzuschließen. Zu jener Zeit waren die später vorgebrachten 16 Punkte der polnischen Regierung auch nicht einmal mitgeteilt worden. Der Vertreter Polens sollte innerhalb der festgesetzten Zeit eintreffen, um ein Abkommen zu unterzeichnen, das er nicht einmal gesehen hatte. Das ist keine Unterhandlung. Das ist ein Diktat. Solchen Methoden könnte kein sich selbst achtender und mäßiger Staat zustimmen. Verhandlungen auf der Grundlage der Freiheit und Gleichberechtigung hätten die Streitsache sehr wohl bereinigen können. Ihr werdet fragen, weshalb sich Großbritannien darum kümmere. Wir kümmern uns darum, weil wir unser Ehrenwort gaben, Polen gegen einen Angriff zu verteidigen. Weshalb fanden wir es für notwendig, uns zu verpflichten, diese östliche Macht zu verteidigen, da noch unsere Interessen im Westen liegen und dadurch euer Führer gesagt hat, er habe am Westen kein Interesse. Die Antwort lautet und ich bedauere, es sagen zu müssen, dass niemand in unserem Land dem Worte eures Führers mehr Vertrauen schenkt. Er gab sein Wort, dass er den Vertrag von Locarno respektieren werde, er hat es gebrochen. Er gab sein Wort, dass er Österreich weder zu annektieren wünsche noch beabsichtige, er hat es gebrochen. Er erklärte, dass er die Tschechen nicht dem Reich einverleiben werde, er hat es doch getan. Er gab nach München sein Wort, dass er in Europa keine weiteren territorialen Ansprüche habe, er hat es gebrochen. Er gab sein Wort, dass er keine polnischen Provinzen wünsche, er hat es gebrochen. Er hat euch jahrelang geschworen, dass er der Todfeind des Bolschewismus sei, jetzt ist er sein Verbündeter. Könnt ihr euch wundern, dass sein Wort für uns nicht einmal das Papier wert ist, worauf es geschrieben steht? Der deutsch-russische Pakt war eine zynische Schwenkung mit der Bestimmung, die gegen weitere Angriffe gerichtete Friedensfront zu zerschmettern. Dieses Spiel mit dem Glück ist misslungen. Die Friedensfront steht fest. Und jetzt opfert euer Führer euch, das deutsche Volk, für das noch ungeheuerlichere Glücksspiel eines Krieges, um sich aus der unmöglichen Lage zu befreien, in die er sich selbst und euch geführt hat. In diesem Krieg kämpfen wir nicht gegen euch, das deutsche Volk, demgegenüber wir keine bitteren Gefühle hegen, sondern gegen ein tyrannisches, meineidiges Regime, das nicht nur sein eigenes Volk verraten hat, sondern die gesamte westliche Zivilisation und alles, was euch und uns teuer ist. Möge Gott das Recht verteidigen.